بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir machen weiter mit der 74. Frage und unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen in Aqida von Sheikh Hafiz al-Hakimi. Und hier beginnt er nun mit dem weiteren Teil von Aqida-Unterrichten. Bis jetzt haben wir Tawhid gelernt, jetzt lernen wir über die Engel. Weil die Engel, der Glaube an die Engel, beinhaltet automatisch Iman, weil das Glaube an das Verborgene ist. Und dass wir daran glauben, ist ein Teil eben von Aqida. Und er fängt an hier mit der 74. Frage: Was ist der Beweis des Koran und der Sunna über den Iman an die Engel? Wo steht das sozusagen? Er bringt dafür Beweise aus Koran und er sagt, die Beweise dafür aus dem Koran sind viele. Davon: Und die Engel lobpreisen ihren Herrn und bitten ihn um Vergebung für diejenigen, die auf der Erde sind. Und diejenigen, die bei dem Herrn sind, sind nicht hochmütig dazu, ihm zu dienen. Sie preisen ihn und werfen sich vor ihm nieder. Und er sagt, wer Allah und seinen Engel und seinen Gesandten und Jibril und Mikael Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. Und das sind natürlich nur drei Verse von zahlreichen Versen, was im Koran erwähnt wird, über die Engel. Er sagt, es gibt Engel, die lobpreisen, die Engel, die sind im Himmel und in der Erde. Es gibt Engel, die nicht hochmütig sind, sie hören, sie gehorchen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen was sagt, dann machen sie das. Und es gibt Engel, die große, gewaltige Engel sind, wie Jibril und Mikael, die im Koran erwähnt werden, oder die acht, die den Thron tragen von Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag. Und. Es gibt zahlreiche Beweise im Koran allein schon, dass die Engel vorhanden sind und dass wir daran glauben müssen. Und dann geht er weiter und sagt, aus der Sunnah, er sagt, der Hadith von Jibril, was ist Islam, was ist Iman? Also der lange Hadith, wo Jibril a.s. kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann fragt er ihn, was ist Islam? Und der Prophet sallallahu antwortet. Und dann sagt er, was ist Iman? Er antwortet, was ist Ihsan? Und er antwortet. Dann sprechen sie über die Zeichen der Stunde oder ein paar davon. Dann geht er. Dann sagt Umar, dann blieben wir ein bisschen oder blieb ich ein bisschen. Dann fragte mich der Prophet, weißt du, wer das war? Dann Umar sagte, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, das war Jibril, er ist gekommen, um euch eure Religion beizubringen. Ja, ein Beweis. Natürlich gibt es noch zahlreiche, mehr als diese Sachen Beweise, wie die Engel mitgekämpft haben in den Schlachten mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie an der Beginn der Offenbarung überhaupt, wie das herabkam, dass Jibril a.s. zum Propheten kam und. Zahlreiche Beweise. Er nennt hier auch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah hat die Engel aus Licht erschaffen. Und das ist ein Beweis ihrer Schöpfung, aus was sie erschaffen wurden. Der Mensch wurde aus Erde erschaffen und zu ihr wird er zurückkehren. Die Djinn wurden aus Feuer erschaffen und die Engel wurden aus Licht erschaffen, aus Nur. Ja, und das ist fest in unserer Sunna, daran glauben wir. Sie sind jetzt nicht ein strahlendes Licht, so wie wir nicht laufende Erde sind. Ja, so sind auch die Djinn nicht laufendes Feuer. Sie wurden nur daraus erschaffen. Ja, das muss man inshallah ta'ala gleich mal verstehen. Auf jeden Fall gibt es genug Beweise aus Koran und Sunna über die Engel und dass wir an sie glauben und dass es verschiedene Arten gibt und. Wir werden inshallah ta'ala in den nächsten Unterrichten noch mehr darüber erfahren. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.